in einer Albtraumstadt. Und wenn man halt aus der Albtraumstadt rauskommt, oder bevor man rauskommt, kommt man meistens, wenn man aus Städten kommt, nach dem Friedhof vorbei. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Stück. Das heißt nämlich Der Ritt zum Friedhof.